from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Folge 74. Euch, die sich schon Folge 73 angehört haben, die wissen, dass wir immer noch an dem gleichen Setting sitzen, immer noch der Sonntag. Wir nehmen beide Folgen hintereinander auf, damit es eben nicht nochmal dazu führt, dass wir zwei Wochen lang ohne Podcast draußen sind. So, heute ist die Pacific, oder jetzt vielmehr ist die Pacific Division dran. Auch diese Folge wird präsentiert von der Basket. Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos unter www.basket.de und auf Facebook. Wir sind in erster Linie der Bade-Podcast jetzt, nicht der Basketball-Podcast. Ja. Und ich wollte eigentlich direkt schon drauf losschreien und sagen, wir müssen unseren Sponsor nicht anteasern. Aber das hast du dann tatsächlich doch noch gemacht. Also muss ich jetzt ganz kleinlaut meinen inneren Rockstar wieder zurückbringen und sagen, nein, vielen Dank an die Basket. Und übrigens, Basket-Manager-Spiel, Ding Ding, können wir kurz auch nochmal den Bogen spannen. Wir haben nämlich unsere eigene Liga, Fantasy-Liga bei Yahoo. Diejenigen von euch, die drin sind, übrigens, können sich jetzt auf die Schulter klopfen, weil wir haben nur limited Plätze. Übrigens, Basketball-Manager-Spiel, da sind wir nicht. Wir sind bei Yahoo. Okay. Vielen Dank nochmal an unseren Sponsor. Mega geiles Managerspiel übrigens. Keep it 100. Ja, man muss ja dazu sagen, das ist jetzt schon eher eine private Liga. Also wir sind jetzt nicht irgendwie mitgekommen und haben gesagt, komm, wir hauen jetzt richtig krass offiziell eine raus, sondern es ist eine private Liga, deshalb machen wir jetzt auch nicht zwei oder drei auf. Wir machen das alles nur aus Spaß. Und für mich ist es leichter hier per App, das aus China und Fernost per App zu verfolgen. Also, Anmerkung an die Basket, wenn ihr eine App generiert, nächstes Jahr sind wir dabei. Vielleicht. So, dann kommen wir zur Pacific Division. Also, die News aus der Liga, die ihr sonst am Anfang kriegt, die haben wir gerade eigentlich schon in Folge 73 gecovert. Ich glaube, das Größte davon war, ihr habt es gerade eben in unserer Pinkelpause zwischen den Pots nochmal nachlesen können, Michael Carter Williams tatsächlich auf dem Weg nach Chicago und Tony Snell von Chicago auf dem Weg nach Milwaukee. Ich glaube, alle anderen Sachen haben wir sonst soweit, JR und bla bla bla, schon erwähnt, oder? Auf dem Weg heißt es es dann? Es ist hier ist durch? ESPN, Chris Boussard und wer auch immer, die posten das jetzt alle gerade. Hier, Real GM, Bulls acquire Michael Carter Williams from Bucks for Tony Snell, Kurt Hellen, wie gesagt, Chris Boussard, David Aldridge, Source confirms, ist dann. Das ist echt krass. Wenn ihr jetzt gerade mal rausgeht zu Hause, nehmt uns mit über euer Smartphone und dann legt ihr einfach mal eure Ohren auf die Schienen. Lieber nicht, Mann. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber falls ihr die Ohren auf die Schienen legen würdet, hört ihr unseren Podcast, weil wir so krass aktuell sind. Heftig. Also, zusammengefasst, die Mannschaft der Chicago Bulls oder den Backcourt der Chicago Bulls wird noch schlechter. Kann man wunderbar für die nächste Demo einsetzen, zum Steine schmeißen, aber nicht als wirklich zeitgemäßer Backcourt in der NBA. Career? Die müssten tendenziell jetzt auch noch kurze Hosen tragen, also ganz enge kurze Pants. Dann ist es der Oldschool-Basketball, der da gespielt wird. Keine Dreier. Nein, ich hab's dir ja gerade nochmal vorgelesen. Career Three-Point Percentages, Rondo 28, Michael Carter Williams 25, Dwayne Wade 28, Jimmy Butler 31. Bevor wir mit den Warriors anfangen, bitte legt nie eure Ohren auf die Schienen. Lass mich das nochmal wieder. Auf Demos Steine schmeißen, je nachdem worum es geht, könnt ihr aber trotzdem machen. So, jetzt geht's los. Pacific Division, ja klar, wir fangen mit dem besten Team an. Das wären dann wohl die Golden State Warriors. Mal eben so schön beste Saison aller Zeiten rausgehauen. Ja, und wem hat's was gebracht? Gar keinem, denn die Finals, der eine Record hat den anderen Record quasi eingeholt. Wir haben es jetzt schon tausendmal besprochen, aber aus den 73 Siegen sind am Ende 4 Niederlagen geworden gegen die Cleveland Cavaliers. Insofern, das ist aber auch jetzt nicht das, worum es in dieser Saison geht, sondern vor allem geht es in dieser Saison um das neue Team der Golden State Warriors, das nominell heftigste Superteam, was ich so in jüngster Zukunft, also noch wohl krasser als die Miami Heat, gesehen habe, denn das Signing von Kevin Durant hat im Grunde den ganzen Sommer überschattet. Definitiv. Vielleicht jetzt nicht, was die Star Power betrifft unter den Top 3. Ich glaube, das war, als Bosch aus Toronto, dann eben LeBron aus Cleveland und Wade und Boston kann man auch noch nennen. Ja, also ich glaube, dass da schon so, was die Top 3 betrifft, ist es jetzt nicht so flashy oder sexy, weil eben einige Leute doch noch nicht wissen, wie gut Draymond Green wirklich ist oder ob der drittbeste Spieler dann Thompson ist. Aber in der Breite, gerade wenn man sich den vierten Mann dann anschaut, ist das ohne Frage das beste Team, was je in der Liga war, wahrscheinlich sogar. Die Frage ist ja nur, die jetzt wirklich seit dem Signing am, wann war denn das, 4. Juli, 5. Juli, irgendwie so, oder irgendwann Anfang Juli, als die Free Agency losging. Die Frage ist ja jetzt wirklich, ob das Team noch besser wird. Im Grunde ist Kevin Durant, man kann jetzt, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen, darüber zu sprechen, ob das jetzt cool ist, zu den Warriors zu gehen, zu dem Team, was dich mit OKC in den Playoffs geschlagen hat und so weiter und so fort. Aber die große Frage ist natürlich, kann ein Team, was 2015 Meister geworden ist und dann eine Regular Season mit 73 Siegen hingelegt hat, denn überhaupt noch besser werden? Nee. Statistisch können sie das eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von der Offensiveffizienz noch besser sein können, aber defensiv halt Adalas haben, Harrison Barnes ist offensiv natürlich durchaus limitiert, ist defensiv aber halt einer der neuen Dreier, die eben auch auf der Power-Forward-Position verteidigen können, die bulky sind oder bulky genug, sprich stark und kräftig genug, dann auch größere Gegenspieler zu verteidigen. Mhm. Andrew Bogut ist nach wie vor einer der besten Teamverteidiger und Individualverteidiger auf der 5, wenn man so klassische Center und klassische Aufstellungen betrifft. Und da hat man nicht wirklich viel dagegen getan. Klar, Kevin Durant ist auch, wenn er möchte, und das ist wahrscheinlich eher in den Playoffs, einer der besten Verteidiger der Liga, aber unter der Saison wird da ein bisschen Larifari gespielt, so wie man es vielleicht auch dann von ihm in Rio gesehen hat. Mhm. Und Saša Pečulja ist halt einfach nicht dieselbe Kategorie wie Andrew Bogut, was so die Ring- und Korbverteidigung betrifft. In der Team-Defense ist er sehr wohl extrem agil, aber ich glaube, dass man da schon ein oder zwei Schritte leicht zurückmachen muss. Vor allem aufgrund dessen, dass sich in der Tiefe jetzt was getan hat, deiner Meinung nach. Also dass, wie du gerade gesagt hast, die Acquisitions neben Kevin Durant, dass die nicht unbedingt dazu führen werden, dass das Team jetzt besser wird. David West wäre da vielleicht noch zu nennen, der jetzt neu ins Team gekommen ist. Man hat natürlich, wenn man jetzt das mal durchspielt und auch so die Starting Five und das, was danach kommt, durchspielt, hat man natürlich immer noch Sachen, also Bänke, sage ich mal, auf die man sich verlassen kann. Dass Steph Curry, wenn er vom Spielfeld geht, durch Sean Livingston gebackt wird, ist natürlich in der Liga einzigartig, glaube ich. Dass Andre Iguodala in der Todes-Lineup, wenn Pečulja den Platz verlässt und man klein spielt, dann von der Bank kommt, das gibt es so auch fast kein zweites Mal in der Liga. David West, Varejao, JaVale McGee, all diese Leute, die dann im Frontcourt spielen, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, was die Rim Protection angeht. Und ich glaube auch, das ist für mich der größte Punkt, der sich negativ zur letzten Saison oder zu den letzten beiden Saisons ändern wird. Denn das hast du gerade schon gesagt, ich glaube, die Lücke, die Andrew Bogut in der Rim Protection hinterlässt, die ist vielleicht doch ein bisschen größer, als man meint. Allerdings wird die dann durch die offensive Power, die ein Kevin Durant einem Harrison Barnes gegenüber hat, wird die dann ausgeglichen. Ja, das wird sich vor allem in der regulären Saison niederschlagen, wenn man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler ausruht und wenn man auch länger traditionell spielt. In den Playoffs wird sich das dann im Prinzip nicht mehr so stark äußern, wenn man da nach wie vor oder jetzt noch ein viel krasseres Deadline-Up hat, indem man halt wirklich drei der besten und effizientesten Scorer der gesamten Liga hat in einem Lineup und dann eben zwei der elitärsten Verteidiger, die es so gibt, in Green und Iggy. Insofern glaube ich, ist es keine Frage, dass das Team besser geworden ist und das sogar erheblich. Über 82 Spiele dann jedoch wird man schon auch ein paar Spiele sehen, die dann mal deutlich vielleicht sogar mal abgegeben werden, wenn es nicht läuft und die man dann auch verloren gibt. Anders als letztes Jahr, wo man dann partout alle Spiele unbedingt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, dass ich glaube, von Anfang an wird dieses Ziel, diese 73 Siege zu übertreffen, völlig in den Hintergrund rücken. Ich glaube, nach den Finals letztes Jahr ist es klar, dass man sich in der Saison nicht mehr so verausgaben kann. Kann mir auch durchaus vorstellen, dass es so ein bisschen schon in das, je nachdem, auf was für einen Gegner man trifft, man hat es im letzten Jahr ab und zu schon mal gesehen, wenn es Blowouts gab, aber dass es so ein bisschen in Richtung der San Antonio Spurs läuft, dass man vielleicht frühzeitiger als noch in den letzten Jahren Durant, Green, Thompson oder Steph Curry vom Platz nimmt, und dann doch vielleicht einem Ian Clark zum Beispiel, einem James McAdoo, wie auch immer, noch ein paar Minuten mehr gibt, um die eben zu schonen. Am Ende des Tages wird es trotzdem der beste Record in der gesamten Liga werden, wie wir den beide sehen, da kommen wir dann gleich nochmal zu. So glaube ich jedenfalls, aber ich glaube, es ist schon nicht zu unterschätzen, dass ein bisschen was an Aderlass hingenommen werden musste, gerade was die Tiefe angeht, aber dennoch, wenn man die Chance hat, einen Kevin Durant zu kriegen, dann macht man das auf Teufel komm raus, das ist, glaube ich, klar. Player to Watch haben wir es im letzten Jahr genannt, fällt mir gerade ein, jetzt haben wir es genannt, den Most Approved. Ja, eigentlich muss es ja Kevin Durant sein, weil er im Grunde das Team einmal auf den Kopf gestellt hat und jetzt zeigen muss, dass sie genauso erfolgreich sind mit ihm wie ohne ihn in den letzten Jahren. Ansonsten diesen neuen Leuten, die da im Team sind, David West oder Zaza Pachulia, den würde ich jetzt gar nicht so eine dominante Rolle zuschreiben, als dass sie wirklich irgendwas zu beweisen hätten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Player to Watch ist in dem Fall, bin ich da ganz egoistisch ist Kevin Durant. Ich möchte mal schauen, wie er sich einfügt, wie viel er abseits des Balls spielt. Und Steph Curry hat ja im Prinzip da schon primär den Ball. Man hat das schon gesehen, dass man da Klay Thompson versucht, eher über Screens kommen zu lassen und dann eben mit der zweiten Garde den Ball zu bekommen. Das wird sehr interessant sein, wie dann eben Steve Kerr die Substitutions managt. Ich glaube zum Beispiel, dass Klay Thompson recht früh ausgewechselt werden wird für Iggy, sodass man da eben Thompson dann nachher nochmal gegen die zweite Garde des Gegners spielen lässt und ihm ein bisschen den Ball gibt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also das wird für mich sehr interessant sein. Ja. Du bist nicht so ganz mit Leidenschaft bei dem Team dabei, ne? Aber ja, es ist natürlich halt auch schwer. Das es sind Team, halt 82 ja. Spiele, die man wartet eigentlich nur, ne? Also es ist schon schön, aber eine Sache, die ich wohl noch ganz gern von Zach Lowe höre, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Podcast nicht ganz so cool mehr. Da bin ich wirklich eher so ein Hoops-Hype-Jünger. Ich glaube schon, dass so, was die League Pass Rankings betrifft, die ja von Zach Lowe noch geschrieben werden, dann eben die Golden State Warriors bei mir nicht ganz so weit oben sind, weil es einfach, ja, es gibt nicht so viele Ecken und Kanten. Ja, es gibt nicht so viele. Kein Jermichael Green. Ja. Es gibt auch einfach nicht so viele knappe Spiele. Das wird in diesem Jahr teilweise noch schlechter werden als oder schlimmer werden als im Vorjahr. Unheimlich viele Blowouts und dann knappe Spiele, weil man sich einfach seiner Position sicher ist, werden vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, auch mal liegen gelassen. Aber dann kommen wir doch vielleicht mal zu den Wetten und zu den Predictions. Vielleicht fällt uns ja da irgendwas Interessantes ein. Ich sage meine Wette. Im letzten Jahr, und ich habe versucht, es rauszufinden, aber ich habe noch kein Team gefunden, dass es geschafft hätte. Im letzten Jahr haben die Golden State Warriors 28,9 Assists pro Spiel aufgelegt. Und ich sage, dass in diesem Jahr das erste Mal die 30 geknackt wird. 30 Assists pro Spiel, weil der Ball einfach, weil die Gegner teilweise gar nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Egal, wen du versuchst zu doublen, egal, wen du versuchst eng zu verteidigen, über den Screen, unter dem Screen, du wirst jedes Mal damit leben müssen, dass Thompson wahrscheinlich, ich glaube zum Beispiel, dass Klay Thompson einer derjenigen ist, die von diesem Kevin Durant Signing am meisten profitieren, weil er dadurch unheimlich viele freie Schüsse generieren wird, weil du kannst es dir nicht leisten, entweder Kevin Durant oder Steph Curry nicht eng oder sogar mit zwei Leuten manchmal zu verteidigen. Es geht um einen Assist pro Spiel nach oben und damit lägen wir bei 30. Wäre das ein Rekord? Ich habe tatsächlich versucht, du bist bei Basketball Reference ein bisschen versierter als ich, habe tatsächlich versucht mal zu gucken, aber ich habe es nicht gefunden. Ob es schon mal ein Team gab, das über 30 Assists im Spiel geerwischt hat. Aber das nehme ich dann trotzdem mal an, weil das wird schon nochmal ein signifikanter Jump nach oben und sie waren schon vermeintlich mit Abstand letztes Jahr das beste Team, was die Vorlagen betraf. Insofern, nee, nehme ich gern an. Ja. Meine Frage an dich noch, bevor du zu deiner Wette kommst. Hast du eigentlich schon eine Wette? Ich glaube, die ging's bei dieser Division ähnlich wie bei mir bei der letzten, ne? Ja, da habe ich ein bisschen was rausgeschrieben. Ich hatte erst ziemliche Bauchwette gemacht. Die würde ich im Zweifel nochmal zurückziehen, weil ich nicht weiß, inwieweit das absurd ist. Ich habe gesagt, es könnte sein, dass 3 Spieler der Golden State Warriors unter den Top 10 im Player Efficiency Rating sein könnten. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das eben neben Curry und Durant sowieso auch Draymond Green sein wird. Ich würde die Wette auch im Zweifel einfach mal so stehen lassen, in der Gefahr, mich zu blamieren, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das gut möglich sein könnte. Puh, da sind aber noch ein paar andere Hochkaräter, die da ein Wörtchen mitzureden haben, aber ich nehme es mal an. Finde ich interessant. Ich wollte dich gerade noch fragen, ob es sein könnte, theoretisch, dass keiner der Golden State Warriors über, also der großen 4, Draymond Green sowieso nicht, über 25 Punkte im Spiel averaged. Nee. Also, oder sagen wir 26, das, ich glaube, bei wem wird's denn runtergehen? Bei einem muss es runtergehen. Und es muss, wenn du dir Harrison Barnes und, ja, Kevin, du wirst Durant nicht Steph nochmal mit 30 Punkten haben. Der wird nicht Topscorer in der Liga werden dieses Jahr. Insofern geht Durant das doch mal runter auf 27 oder sowas. Da hast du schon 3 Punkte. Ja, und dann muss aber Kevin Durant auch 2-3 Punkte runtergehen, damit es mit Klay Thompson noch passt. Mit seinen 22 Punkten pro Spiel. Richtig? Kevin Durant hat auch ungefähr 28 geaveraged, ne? Ja, müsste ihn haben. 27. So. Okay, ja, 25 ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Okay, wie sieht denn deine Prediction aus? Geht, na, wie wir beide wahrscheinlich sehen, ein bisschen runter, aber immer noch bärenstarke 68, 14. Ich habe sogar 66, weil ich glaube, dass ein paar Spiele abgeschenkt werden, aber 66 wäre immer noch Klassenprimus. Ja, ich glaube, ich habe sogar den Spurs 66 gegeben noch, oder waren das 64? Soll ich nochmal schauen. Den Spurs hatte ich 62 gegeben. Sorry, habe ich 61 gegeben. Ja. My bad. Gut. Mit dann, Abstand bestes Team. Ja, genau. Da können wir uns drauf einigen. Alle warten auf die Finals oder zumindest auf die Conference Finals, denn vorher wird für die Golden State Warriors auf keinen Fall Schluss sein. Gehen wir zum zweitbesten Team im letzten Jahr und das waren die Los Angeles Clippers. Ja, interessanter, denn einige, da geht so ein bisschen die Public Perception auseinander. Einige sehen die Clippers nach wie vor als ärgsten Konkurrenten für die Warriors. Vor allem natürlich wegen den Top 4 besten Spielern. Ich glaube, was, wenn man so, ich hatte das ja eben erwähnt, wenn man die 4 besten Spieler erwähnt, sind die Clippers vielleicht sogar das zweitbeste Team der Liga. Mhm. Wahrscheinlich sogar. Ja, und haben ein bisschen an ihrer Tiefe gearbeitet jetzt für das kommende Jahr. Allerdings. Außer auf dem Flügel. Genau, wir kommen da gleich zu, das wollte ich gerade sagen. Außer, dass sie ihre alten Probleme nicht ausgemerzt haben. Sie haben alles Mögliche getan, aber an den Problemen, die sie hatten, haben sie nichts getan. Gut ist ja auf jeden Fall schon mal, dass sie dann auch Jeff Green aussortiert haben. Da hat ja anscheinend wieder ein weiteres Mal Doc Rivers davon gelehrt. Ich warte jetzt schon darauf, dass er ihn bei dem nächsten Team nochmal unter Vertrag nimmt und Jeff Green dann im Prinzip immer dahin reist, wo dann irgendwie Doc Rivers schon 2 Jahre Coach ist oder ein paar Jahre. Aber Helme mal beiseite, wenn man sich die Rotation auf dem Flügel anschaut, was da jetzt zumindest auch nominell auf dem Flügel aufläuft in der im Kader. Gibt es eine schlechtere Small Forward Rotation als Wesley Johnson, Paul Pierce und Luke Mbah-Amute? Für die Hörer von uns, die schon seit längerem dabei sind, lasst mich euch Folgendes sagen. Paul Pierce is motherfucking done. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich habe es schon mal gesagt, da hat er mir in den Playoffs einen in die Fresse geworfen. Das war's. Verzieh dich. Ich hasse Paul Pierce mit jeder Faser meines Körpers seit 20 Jahren. Jetzt ist es endlich vorbei. Raus mit dir. Komm mir nicht mit so einer Farewell-Tour wie Kobe, dass er vor der Saison sagt, ja, das wird meine letzte und ich möchte ja bei den Boston Celtics dann nochmal am Ende der Saison für einen Tag unterschreiben. Ist mir alles egal. Verpiss dich endlich. Also Ich finde das übrigens so nicht nur für Paul Pierce. Ich nicht nur amüsant, sondern sehr, sehr cool. Ihr müsst natürlich dazu wissen, er ist jetzt kein Blasphemist, Ich glaube, dass auch du anerkennst, was Paul Pierce halt alles gezockt hat. Hall of Fame, aber Leute, alles cool. als Knicks-Fan muss man natürlich diese Position verstehen können. Und ich glaube, das ist durchaus okay. Also, das meine ich nicht. Der objektive Basketball-Zuschauer und Basketball-Interessierte in mir sagt, Hall of Famer, alles cool, Wahnsinnskarriere gehabt, kaum mehr einer Klatsch in den Playoffs. Der Basketball-Fan, der das von der emotionalen Seite betrachtet, sagt, ich bin so froh, wenn ich dein Scheißgesicht nicht mehr sehen muss. Und den Bart. Und den Bart, diese Flusen, alles. Jetzt ist es soweit. Das ist sein Raus jetzt. Es reicht wirklich. So viel, ja. Das war zu meiner Dreier-Rotation auf dem Flug. Ja, aber hat er tatsächlich so ein bisschen verpasst auch. Ne? Ich glaube nämlich, dass nächstes Jahr sogar so eine Person ist, die theoretisch im Trainingscamp jetzt schon gecuttet werden könnte oder sowas. Ja, aber das machst du natürlich dann nicht aus Respekt, gerade wenn du Doc Rivers bist und der macht das sowieso nicht mit seinen Veterans, die irgendwie mal 2 Minuten für ihn gespielt haben. Aber was kann denn wirklich ernsthaft Paul Pierce noch bringen? Also wir haben jetzt vielleicht schon sogar zu lang über ihn geredet, weil ich glaube, seine Rolle wird sehr klein sein, aber das ist schon bezeichnend, dass wir jetzt uns die Rotation anschauen. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, dann spielt man halt kleiner, was den Backcourt betrifft oder die Guard und den Small Forward Position, dass man dann eben Redick und Crawford gemeinsam spielen lässt, dass man vielleicht eine Doppel-Point-Guard-Rotation spielt mit Rivers und Paul gleichzeitig. Das kann man natürlich alles sich anschauen, aber dünn ist es trotzdem. Ja, dünn ist es auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich, dass, wenn er fit ist, Allen Anderson mehr Minuten spielen wird, zumindest zeitweise, als Paul Pierce, vielleicht nicht über die ganze Saison. Aber das, was du eben gesagt hast, JJ Redick und Jamal Crawford, ich glaube, das ist die Aufstellung des vierten Viertels. Das haben sie im letzten Jahr auch schon oft gemacht, also CP3, Redick, Crawford, dann Blake Griffin, jetzt wieder fit und DeAndre Jordan. Ich glaube, da wird es gar keinen klassischen Dreier auf dem Parkett geben. Super komisch, dass sie doch sich verhältnismäßig sehr tief aufgestellt haben im Frontcourt, dann eben mit Brandon Bass einen exzellenten Backup unter Vertrag genommen haben, in Maurice Spates, jemand, der ein bisschen eine andere Dimension bringt als der Andrew Jordan, und den Rookie haben sie eben auch noch gedraftet in der ersten Runde, Diamond Stone, bester Name. Und dass man dann überhaupt nicht die Small Forward Rotation adressiert hat, sehr komisch. Ja, verstehe. Aber gut, ein weiteres Jahr, wo Chris Paul zeigen wird, wie, dass er in die Hall of Fame gehört und im Prinzip weiterhin der beste Point Guard seiner Generation ist. Also Paul Pierce. Das ist, glaube ich, auch alles, was man sagen kann zu dem Team. Paul Pierce hätte ich jetzt beinahe gesagt. Chris Paul, wenn wir uns jetzt mal die Stats angucken, ich glaube, er ist mit alleine dafür verantwortlich, dass die Los Angeles Clippers auch im letzten Jahr das drittbeste Team waren, was die Turnover angeht. Denn ich glaube, ich will nicht. Ballhandling sind natürlich solche Jungs wie Steph Curry oder Kyrie Irving nochmal eine andere Dimension, aber die Sicherheit, mit dem Ball umzugehen, da gibt es, glaube ich, keinen Vergleichbaren in der Liga als Chris Paul oder überhaupt die Rolle Floor General oder der Name Floor General ist ja fast schon für ihn geschrieben worden. Ich hoffe, dass es noch nicht das Jahr ist, wo er, du hast es im letzten Jahr immer so schön die Klippe genannt, wo er so langsam seinen Peak oder seinen Zenit überschritten hat, aber er braucht tatsächlich auch in einigen Minuten dann mal Unterstützung und ich weiß nicht, ob Raymond Felton und Austin Rivers auch da die richtigen Unterstützer sind, obwohl Austin Rivers oder auch Felton in der letzten Saison bei ihren Teams, Felton dann noch in Dallas, einige guten Minuten gezeigt haben, aber ja, sie haben viel an der Tiefe gemacht, aber so richtig überzeugend finde ich diese Tiefe nicht. Also das ist zwar alles solide, aber wenn wir jetzt davon reden, das zweitbeste Team vom Rekord her vielleicht oder überhaupt in der ganzen Western Conference oder sogar auf die NBA gesehen, da weiß ich nicht, ob das nach der Starting Five wirklich dann spruchreif ist, was da kommt. Das war jetzt das erste und letzte Mal, dass ich den Namen Raymond Felton in der gesamten Saison erwähnen werde. Mhm. Raymond Felton wird krasser von der Klippe springen als damals Gandalf, als er mit dem Ballrock gekämpft hat, ja. Das wird verhältnismäßig ein Sprung vom Einer sein, verglichen mit dem, was bei Raymond Felton dieses Jahr abgeht. Es ist allgemein bekannt, dass Rick Carlisle die Leute so krass coacht, dass sie dann irgendwie das Jahr darauf, weiß ich nicht, Drop-off. Das achtmalige verdienen, was sie eigentlich bekommen sollten. Lange Rede, kurzer Sinn, Raymond Felton wird absolut irrelevant sein dieses Jahr sportlich. Aber interessant ist, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Team exzeptionell gut ist in einer Kategorie, offensiv oder defensiv im Rating, dann kann man ruhig in der anderen average sein oder ein bisschen schlechter als average. Mhm. Die Clippers sind eines der wenigen Teams, die in beiden Kategorien wirklich top, also easily top 10 sind. Offensiv sind sie das 8-beste Team der Liga gewesen und defensiv das 6-beste. Und das zeugt davon, dass sie auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder ganz oben dabei spielen. Ja, ich bin sehr gespannt. Denn wenn es dieses Jahr auch nichts werden sollte, ernsthaft um den Titel mitzuspielen, dann wird es, das unken so viele Leute mittlerweile seit Jahren wie damals, das Alter der San Antonio Spurs, das immer das letzte Jahr ist. Aber dann bin ich fest davon überzeugt, da Griffin und Paul beide in die Unrestricted Free Agency gehen, dass es dann das auch war mit der Big Three der Los Angeles Clippers. Vielleicht noch eine Sache der Fairness halber für alle Clippers-Fans. Sie haben natürlich schon ein paar Sachen versucht zu adressieren in der Offseason, denn 29. im Offensive Rebounding ist eines Teams, was DeAndre Jordan im Kader hat, unwürdig. Jetzt ist Blake Griffin wieder fit und ich glaube, mit Brandon Bass und Maurice Spates hat man sich da noch zwei Versicherungen reingeholt, die das vielleicht ein Stück weit ändern können. Kommen wir zur Wette und zu der Prediction. Da habe ich tatsächlich jetzt gar keine Wette parat. Ich auch nicht. Das einzige Team in der Pacific Division, wo ich keine Wette habe. Dann lass uns das genauso machen wie... Nein. Lass uns was sagen, okay? Wir sagen, was ist das offizielle Gewicht bei NBA.com oder wo auch immer Gewicht offiziell geführt werden von Raymond Felton zum Start der Saison? Wir dürfen jetzt nicht schummeln. Wir sagen jetzt beide eine Kilozahl. Und der näher dran ist... Wie groß der ist denn der? Der ist 1,90 knapp oder so? Ich würde sagen, er ist 1,92. 1,92. Ich sage, Raymond Felton wiegt 93 Kilo. Ja, ist halt auch immer offizielles Gewicht, ne? Da schummeln die ja immer. 93 Kilo. Ich sag 95. Also geht's jetzt live direkt um Altbier? Gucken wir jetzt nach, was er wiegt? Ja, wir wollen jetzt die Hörerschaft natürlich nicht langweilen. Dann gebe ich vielleicht schon mal ein Intro von dem glorreichen Sacramento Kings, während du es nachguckst. Okay. Wie wäre das damit? Machen wir so. Krass ist, dass die Sacramento Kings tatsächlich nicht das schlechteste Team der Division waren und sogar noch nicht mal das zweitschlechteste Team. 33 Siege waren gut für den dritten Rang in der Division. 33-49. Und es hat sich ein bisschen was getan. Sie haben noch einen weiteren First-Runner bekommen, indem sie Bellinelli nach Charlotte verschifft haben. Da hatten wir schon im Osten mal drüber gesprochen, dass das eher ein komischer Trade war, den sie da eingefädelt haben, den sie aber wohl sehr komfortabel gewonnen haben. Was man dann aber wieder gemacht hat mit den Draftpicks, ist mal wieder sehr Kingsy gewesen. Man hat mich große Spieler gedraftet. Ich muss das gerade tatsächlich nochmal nachgucken. Aber es war wirklich halt zum Kopfschütteln. Man hat Georgios Papagiannis gedraftet. Ich glaube, das war nämlich an Position 13 dann schon. Ist Center. Man hat mittlerweile schon mindestens zwei Center im Team. Der Marcus Cousins ist eigentlich auch ein Center, also hat man schon drei. Wie wär's denn mit dem Pick in der Lottery dann direkt mal einen vierten Center und ein Projekt zu draften? Das war sehr, sehr komisch. Wurde aber natürlich so gemacht. Dann hat man Malachi Richardson an Nummer 22 gedraftet und dachte sich, komm, scheiß drauf, holen wir uns doch nochmal einen Center rein und hat dann eben mit Skel Labissiere auch noch einen weiteren Center. Ich finde dieses Wort Kingsy finde ich total geil, denn genau das ist es. Genau das ist das, was sie vor zwei oder drei Jahren mit der Shooting Guard Position gemacht haben, wo sie einfach in zwei aufeinanderfolgenden Drafts unter den Top 10 die gleiche Position draften. Einmal, was den Kader angeht, wie du gerade vorgelesen hast, Boogie, Willie Cauley-Stein, Costa Kufus, völlig unnötig. Und zweitens kannst du, glaube ich, einem Rookie nicht weniger Vertrauen aussprechen, als wenn du seine Position im nächsten Jahr nochmal draftest. Also, das Front Office der Sacramento Kings immer wieder für so einen, ja, für solche Mätzchen gut. Kurzer Einwurf, Raymond Felton wiegt 92 Kilo. Bam! Wette an mich. Offiziell. Wie geil. Jetzt können wir ja wirklich all unseren Verwandten sagen, dass du die Kilo, das Gewicht von Raymond fucking Big Mac Felton auf das, die Kiloanzahl genau gewettet hast. Weißt du, was aber krass ist? Der ist nur 1,85. Bei Wikipedia. Und dann sind 92 Kilo richtig krass. Bei Wikipedia steht, dass er 93 Kilo ist. Wenn ich jetzt nochmal Weight eingebe bei Google, dann bin ich gleich bei 98. Wie sagst du dir? 1,85 und 92 Kilo. Das ist nicht nur Muskelmasse, Freunde. zurück zu den Sacramento Kings. Puh, in der Offseason gab es aber, was die Rookie-Signings angeht, also das war nicht das Einzige, warum wieder mal über die Kings geschrieben worden ist, sondern ich glaube, die Lead-Story so in allen Basketballmedien war, dass Rudy Gay offiziell und öffentlich gesagt hat, dass er entweder getradet werden möchte oder auf keinen Fall, wenn er Free Agent ist, im nächsten Sommer seinen Vertrag verlängern wird. Das ist für den potenziell zweitbesten Spieler der Franchise schon mal eine kernige Aussage und zeugt wieder davon, dass es einfach innerhalb dieses Vereins drunter und drüber geht. Ich habe mir gerade noch mal so den Kader angeguckt hier auf unserer Reddit-Seite. Aaron Aflalo, weiß ich aus eigener Erfahrung vom letzten Jahr, dann Klippe. Matt Barnes, dann Klippe. Ty Lawson, brauchen wir nicht drüber zu reden, dann. Also alles, was sie noch gemacht haben an Veteranen, die sie verpflichtet haben, und vielleicht in Matt Barnes schon mal eine Versicherung für Rudy Gay auf der 3 geschaffen haben, das wird nach hinten losgehen. Wieder mal. Zwei wichtige Fragen für dich. Die erste, meinst du, dass es Matt Barnes schaffen wird, in jedem der 30 Teams zu spielen, bis am Ende seiner Saison? Der most rumgereiste Journeyman, meinst du? Sollen wir mal gerade anfangen, ob wir die Teams hinbekommen? Also er hat, glaube ich, angefangen so mit diesem Playoff Run 2006. Da war er bei den Warriors. Ja, seitdem. Wir machen jetzt einfach mal eine lose Aneinanderreihe. Okay. Hat er gespielt? Lakers, Clippers. Memphis, Sacramento, Golden State hatten wir schon. Was gibt's denn? Wo hat er denn noch gespielt? Lass mich gerade mal durchgucken. Also wir wären jetzt schon bei 6 Teams, ne? Orlando, er hat mit Dwight gespielt. Ach ja, damals. Stimmt. Matt Barnes. So, er müsste eigentlich noch nach Denver, aber das hat er leider nicht gemacht. Phoenix, hat er bei Phoenix gespielt? Ja, nee. Doch, eine Saison. Und zwar, wo steht es hier? Warte mal. Dann sind es 9 Teams. Philadelphia auch. 50 Spiele in der Saison 2005-2006. Du Wahnsinn. Schummelst. Krass. Ja. Naja, die zweite Frage. In der gleichen Saison. Oh Gott. Die zweite Frage, die ein bisschen wichtiger ist sogar noch. Ist es nicht endlich mal Zeit, DeMarcus Cousins zu traden? Free Boogie. Hashtag. Nein, Free Sacramento. Hashtag. Ja, kannst du natürlich auch so sehen. Ja, also man hat ja jetzt durchaus mal gehört, Kevin Arnewitz hat, glaube ich, mal erzählt an einem Podcast und sogar jetzt auch noch ein anderer prominenter ESPN-Journalist haben beide gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es da für Stories gibt. Mhm. Sie mögen Boogie und ist ein toller Spieler und so, aber der Typ sei die größte Katastrophe, die sie je gesehen habe, und dass so einer Franchise-Spieler ist, zeugt das für weiß ich nicht was, jetzt schon 6 Jahre oder 5 Jahre, zeugt davon, dass die Leute in Sacramento keinen Plan haben, weil er einfach keiner ist. Mhm. Und ja. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sagen, okay, verschiff ihn irgendwo hin, wo er Second Banana ist, wo er auch nicht so ein Spotlight hat, weißt du, wo er so viel in die Fettnäpfchen treten kann, und dann fang nochmal von neu an. Stell dir doch mal vor, du würdest den jetzt einfach mal, sag ich mal, nach Boston verschiffen. Dann kriegst du 2 mega krasse Picks und halt dann noch jungen, irgendwie 2 Talente. Ja. Das Problem ist, das kostet im Zweifel ein Jahr später dem Front Office Regime halt den Kopf, wenn sie falsch draften. Und das machen sie natürlich nicht, und deshalb haben sie ihn weiter und sitzen auf Boogie drauf. Aber für die Franchise ist das meiner Ansicht nach das Beste, was sie hätten machen können. Boogie, auf jeden Fall jetzt ein Peak Boogie bei dem Vertrag, der so super ist, kriegst du unendlich Value für. Unendlich. Ja, ist schwierig, ja. Ich meine, das ist der, ich glaube, da sind wir uns einig, der talentierteste Big Man in der Liga. Das Alter aber ist wie, überragend. Aber wie viel mehr Siege holt er dir, als dass er dir Spiele verschenkt mit seinen schlechten Decisions und indem er zwei Trainer pro Saison feuert? Ja, das schon, aber ich glaube, es wird nicht besser werden. Weil guck, dann tradest du jetzt Boogie, dann hast du nehmen wir mal an Boston, auch wenn sie jetzt gerade erst Al Horford geholt haben, aber nehmen wir mal an, es wäre Boston. Dann kriegst du Picks zurück, meinetwegen den Brooklyn-Pick, einen sehr hohen Pick, und dann würden die wieder irgendeine Scheiße draften, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben. Also die Franchise wird doch dadurch nicht besser, und du musst ja erstmal einen Pick finden, der überhaupt nur in die Nähe des Talents von Boogie Cousins kommt. Das ist ja nicht automatisch gesagt, wenn du den dritten Pick hast oder so, dass du dann einen Franchise-Spieler daraus ziehen wirst. Und jetzt hast du einen Franchise-Spieler, dann würde ich doch vielleicht eher nochmal gucken, ob du das irgendwie gedreht kriegst, anstatt wirklich den Weg zu gehen und nochmal neu anzufangen, wenn auch meine Draft-Historie so scheiße ist. Nee, da hast du natürlich recht. Aber die Frage ist, was ja in Amerika sehr wichtig ist, was die Ceiling davon ist. Ja, die Ceiling ist jedes Jahr die Playoffs verpassen. Ja, aber, so. Ja, eben. Also, soweit ich das weiß, hat er kein einziges Mal in seinem Leben Playoffs gespielt, oder? Nee, nix. Und das wird auch noch so ja. bleiben. Also und ich sag dir das auch, wenn er mal spielen wird, dass er dann auf jeden Fall nicht der beste Spieler der Serie sein wird, geschweige denn die gewinnen wird, wenn sich nichts ändert. Lass mich Boogie in meine Wette packen. Meine Wette ist, dass Boogie, wenn du die Turnover und Personal Fouls zusammenrechnest pro Spiel, was letzte Saison zwischen 6 und 8 lag, also ich glaube bei 7,2, wenn er 3,6 Turnover pro Spiel und 3,8 Fouls oder andersrum. Wenn du das zusammenrechnest, wird das mehr sein, als der Starting Point Guard der Sacramento Kings Assists pro Spiel averaged. Sprich, Darren Collison oder Ty Lawson, je nachdem wer spielen wird, wird keine 7 Assists pro Spiel averagen. Nur einer? 7 sind schon happig. Aber 7 sollte für einen Starting Point Guard drin sein. Oder die zusammengerechneten Dinger da bei Boogie so zwischen 6 und 7. Vielleicht hat er sich ja, was die TOs angeht, oder so ein bisschen mehr im Griff. Also 6 bis 7 Assists wird kein Starting Point Guard oder kein Guard von mir aus, können wir ausweiten, der Sacramento Kings in diesem Jahr schaffen. Zum Vergleich, aber er hat natürlich letztes Jahr sowieso nur für seine Statistiken gespielt, Rajon Rondo letztes Jahr mit 12. Aber da muss ich dir zustimmen. Die kann ich leider nicht annehmen. Ach, schade. Wie sieht's denn mit deiner Wette oder mit deiner Prediction aus? Eins von beiden. Rudy Gay wird hundertprozentig getradet. Gehe ich nicht mit. Ja. So viel dazu. Wie viele Spiele werden die Sacramento Kings gewinnen? 37. Das ist Aber das ist eigentlich viel. Sogar zu viel. Das ist viel. Ich hab, ohne Spaß, ich habe sie bei 34. Ja, 37 wahrscheinlich. 37 klingt recht. Hoch. Sieht auch hoch aus, jetzt wo ich es mir vor mir stehen habe. Du würdest damit sagen, Sacramento gewinnt mehr Spiele als Houston, das ist dir schon klar, ne? Darf ich denn, oh fuck, darf ich denn da noch runtergehen? Ja, klar. Auch wenn es peinlich ist. Oh, er setzt mir die Pistole auf den Brust, aber ich möchte ja lieber als Basketball-Aficionado gelten, insofern sagt 33. Okay, ja, das klingt doch durchaus realistischer. Dann kommen wir, zwei Teams haben wir noch übrig, die Phoenix Suns und die Los Angeles Lakers. 23 Siege nur für Phoenix. Gute Seuchensaison, der einzige Bright Spot bei 59 Niederlagen war wohl, dass Devin Booker, wie natürlich auch von mir georakelt, ziemliches Breakout Rookie, er hatte schon gerade in der zweiten Saisonhälfte sich so ein bisschen als besserer oder einer der besseren Shooter in der gesamten Liga dann eben positioniert. Hat viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Auch Alex Len, durchaus jemand, den man sich angucken kann auf der Center-Position. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass man wieder einmal, muss man ja sagen, die Guards und auch Tyson Chandler teilweise ausgefallen sind. Wie siehst du es denn jetzt auch im Hinblick auf Player to Watch oder mögliche Trade vielleicht schon mal? Meinst du, dass das hinhauen kann mit den dreien? Oder muss da dieses Jahr schon jemand weichen von Brandon Knight? Eric Bledsoe. Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, man guckt sich das jetzt ein paar Wochen an, ob Eric Bledsoe wieder fit ist nach der schweren Verletzung im letzten Jahr. Und wenn dem so sein sollte, wäre für mich Brandon Knight derjenige, der gehen muss. Ich glaube, man trauert immer noch ein bisschen der Zeit hinterher, als man mit Bledsoe, mit Goran Dragic und mit Isaiah Thomas tatsächlich drei Point Guards in den Reihen gehabt hat und da das Spiel so ein bisschen neu aufgezogen hat oder vielen Gegnern dadurch irgendwie die Angst in die Knochen gejagt hat. Aber das wird mit Brandon Knight, Bledsoe und Devin Booker, glaube ich, nicht so klappen. Ich glaube schon, einer deiner Lieblingsspieler der letzten Saison, dass Devin Booker durchaus ein Cornerstone für diese Franchise sein kann, dass man irgendwann noch versucht. Man hat jetzt junge Spieler schon um ihn rum, TJ Warren, Alex Len zum Beispiel, das sind Assets, aber ich glaube, Booker ist denen da doch weit voraus und ich glaube auch, dass seine Entwicklung dahin geht, dass er über kurz oder lang Brandon Knight oder Bledsoe auch in der Wichtigkeit im Team überholen wird. Dann wiederum, bisschen verschachtelt jetzt alles, glaube ich aber, dass Bledsoe durchaus der wichtigere Spieler ist als Brandon Knight, also wäre für mich der Erste, der gehen muss. Man hat ein paar Spieler noch unter Vertrag genommen, wichtigster Spieler natürlich oder wichtigste Akquisition dann per Draft, Dragan Bender Nummer 4, wird auch recht viel Spielzeit bestimmt schon mal kommen auf der 4, da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich einlebt in Amerika, in der NBA. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, das wirst du dann nichts, im Anbetracht der Siege, die letztlich ausspringen. Nee. Aber ich glaube, dass das auch nicht unbedingt sein muss. Man gibt Devin Booker noch ein Jahr, man guckt, ob er eher so ein Talent ist, was die zweite Geige spielt oder ob er wirklich eine Chance zum Franchise-Spieler haben könnte. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass es exzellente Shooter immer schwer haben, Franchise-Spieler zu werden. Der Letzte, der das so wirklich, also ich zähle jetzt mal Steph Curry nicht mit dazu, weil das nochmal eine andere Dimension ist, aber wenn man so ein bisschen Ray Allen anschaut zum Beispiel, ist das doch nochmal eine andere Spielanlage gewesen, als Devin Booker jetzt in der letzten Saison gezeigt hat. Das wird man sehen, inwieweit er sich da weiterentwickeln kann, vielleicht noch ein paar Facetten an seinem Game hinzufügen kann. Interessant wäre, du hast jetzt gesagt, okay, dann müsste ja Brandon Knight dann wahrscheinlich gehen, wenn sich Devin Booker weiterentwickelt. Ich würde fast sagen, okay, dann müsste Eric Bledsoe gehen. Weil ich glaube, dass Bledsoe mit seiner Kniemiserie auf beiden Seiten oder auf beiden Knien schon mehr Talent hat als Knight, aber ihn nicht so gut ergänzt oder sich eben nicht so gut ergänzt zu Devin Booker. Ja, die Frage ist ja, glaube ich, was möchtest du durch so einen Trade erreichen? Und im Grunde würdest du ja nur einen der beiden weggeben, wenn du wirklich Assets, hochwertige Assets oder Picks, hohe Picks zurückkriegen würdest. Und ich glaube, aufgrund der Verletzungsmiserie von Bledsoe kriegst du für Brandon Knight im Zweifel ein bisschen mehr. Zusätzlich weiß ich noch nicht, wie es bei Devin Booker so richtig um die Defense bestellt ist. Insofern, da ist Bledsoe auch meiner Meinung nach, wenn er fit ist, stärker als Knight. Deswegen würde ich unter den beiden Facetten wahrscheinlich dann eher ihn, obwohl die eine natürlich ein bisschen unfreiwillig ist, dass man ihn behält, weil man nicht so viele Assets dafür kriegt. Aber deswegen würde ich ihn weiter im Kader der Phoenix Suns sehen. Die Personalie, die auch gleichzeitig meine Wette ist und Player to Watch, ist Alex Len. Der hat mir in der letzten Saison schon richtig gut gefallen für die Minuten, die er gekriegt hat. Ich hatte ihn dann beim Managerspiel, das wir letzte Saison gespielt haben, auch mal zeitweise in meinem Kader und hat echt ein paar ganz gute Spiele aufgelegt. Zudem glaube ich, dass Tyson Chandler jetzt von Jahr zu Jahr einfach weniger Minuten spielen wird. Es zwickt mal hier, es zwickt mal da. Ich glaube, er kann nicht mehr die gleiche Produktion aufs Spielfeld legen oder geben. Insofern, meine Wette an dich, Alex Len kratzt an einem Double-Double mit mindestens 10 Punkten und 9 Rebounds pro Spiel, da sich auch seine Spielzeit nach oben schrauben wird. Da könnte ich aber gerne mitgehen eigentlich. Glaubst du, dass Tyson Chandler mitgehen, noch... Also mitgehen, das stimmt. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, du sagst, nein, Tyson Chandler spielt noch so viel, dass Len gar nicht die Minuten kriegen wird. Nee. Ich glaube schon, dass das möglich sein kann, gerade im Hinblick auf Verletzungsmiserie. Ich glaube nicht, dass Tyson Chandler verschifft wird. Ich glaube, das ist eine gute Situation für Phoenix, da jemand zu haben, der als Mentor agieren kann, der aber eben auch einspringen kann, wenn man eben irgendwie Verletzungsprobleme haben sollte und jemand mit so viel Erfahrung wie Tyson Chandler dann irgendwie im Team zu haben, ist, glaube ich, ganz positiv. Also die Wette gehst du nicht mit, weil du auch glaubst, dass Alex Len einen Sprung machen kann. Das Potenzial hat. Ich weiß nicht genau, also ja, um es mal die kurze Antwort ist ja. gehe ich nicht mit. Aber es ist doch schon ambitioniert, sage ich mal. Okay. Wie sieht's mit der Prediction aus? 23 Siege waren es im Vorjahr, habe ich recht? Ja, hat es, glaube ich, gerade auch gesagt. Ich denke, das geht nach oben, aber nur langsam. Ich glaube, dass ich habe jetzt 27 hier stehen, ist trotzdem noch recht mau. Ja, ich habe 29 da stehen. Ich glaube, wenn Bledsoe fit ist, dann wird es ein bisschen weiter nach oben gehen. Also 6 Spiele plus könnte ich mir schon vorstellen, aber mein Gott, 29 ist am Ende auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Ja, ein weiteres Jahr, was eigentlich dann mehr oder minder verloren ist. Man hat immerhin ein paar junge Leute, du hast TJ Warren genannt. Hat er jemand irgendwie eine Trompete? Nee, ich habe meinen Stuhl, ich hab meinen Stuhl verrückt. Ja, genau. Warren, Booker, Alex Len, Archie Goodwin, das sind natürlich so, sag ich mal, jüngere Spieler oder Spieler, die noch, sag ich mal, auch wenn sie jetzt nicht mehr blutjung sind, aber die, einige davon, aber die noch einen Sprung machen können, die noch eine, vielleicht noch nicht alles gezeigt haben. Das kann man sich in diesem Jahr angucken und dann muss man gucken, was kriegt man für Bledsoe oder Knight, plus was kriegt man im nächsten Draft. Dann dauert's halt noch ein bisschen. So ist das nun mal, wenn man aus den unteren Gefilden kommt und nicht irgendwie ein, zwei Stars im Team hat. Gut, dann kommen wir als letztes zu den Los Angeles Lakers, die erste Saison nach Kobe Bryant. Ja, neuer Coach und neuer Kobe. So kann man das ja ein bisschen zusammenfassen. Du hast jetzt mit Luke Walton einen sehr, sehr jungen Coach, der letztes Jahr erst wirklich zu einem prominenten Assistant Coach aufgestiegen ist. Und gerade als dann Steve Kerr eben gesundheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stand, hat er gezeigt, dass er doch ja für durchaus mehr zu haben ist, was das Coaching betrifft. Ich bin mal gespannt, wie er so die kleinen X and O's des Spiels wirklich meistern kann. Ich glaube, dass der Kader so zusammengewürfelt er ist über den Sommer mit den verrückten Akquisitionen von Deng und Moskow dann eben doch auch den ein oder anderen interessanten Spieler hat, aber das ist natürlich vor allem nur wegen den jungen Wilden, die man dann im Frontcourt, im Backcourt hat und vor allem dann in Brandon Ingram, den hochgedrafteten Rookie. Wir haben uns ja bei den Philadelphia 76ers immer darüber beschwert, dass sie das Team versucht haben, um zwei, drei Rookies zu bauen und dann denen aber keine Veteranen an die Seite gestellt haben, sodass die vielleicht auch mal lernen können von Spielern, die schon verdiente Meilen in der NBA gelaufen sind. Jetzt haben die Lakers mit Moskow und Deng zwei Veteranen geholt, die durchaus im Frontcourt oder auf dem Flügel den Jungs wie Randall oder Ingram vielleicht das ein oder andere beibringen können. Aber 34 Millionen pro Jahr für diese beiden halte ich immer noch für den absoluten Wahnsinn. Plus beide mit 4 Jahresverträgen ausgestattet. Ja. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Was du gerade gesagt hast mit den jungen Wilden, klar, also Clarkson, Randall, D'Angelo Russell, Ingram, da kann was wachsen. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde, man hat sich jetzt schon für die nächsten auch 3 Jahre den Salary Cap so verbaut, dass man schon nur noch auf die Entwicklung dieser Jungs setzen kann und nicht mehr nochmal einen größeren Namen dazuholen könnte. Ja, sehe ich auch so. Ich finde es ein bisschen sonderbar, dass man dann sich so krass herausgelehnt hat. Ich denke, man kann das machen, um zu argumentieren, gut, man gibt den Jungs und vor allem den jungen Spielern dann ein paar Veteranen an die Hand. Ich glaube, dass Joel Deng da durchaus ein sehr, sehr gutes Beispiel für ist. Timofey Moskow vielleicht ein bisschen weniger, aber die, dann auch irgendwie dann Ian Yan irgendwie unter Vertrag zu nehmen aus China, der ja nicht wirklich jetzt Bäume ausgerissen hat die letzten Jahre, auch hier nicht. Und dann einfach auch 8 Millionen zu geben, ob das dann nur einfach Marketing 8 Millionen sind, die da angelegt werden, das weiß ich nicht. Man hat ja Randall unter Vertrag, den man ja, würde ich mal sagen, mindestens 30 Millionen pro Spiel 30 Minuten pro Spiel geben möchte. Das ist alles sehr sonderbar. Man hat aber immerhin 2 Second-Rounder für José Calderon bekommen, was ich wiederum ganz gut finde als Backup für Jordan Clarkson und natürlich vor allem D'Angelo Russell. Finde ich, ist sehr, sehr viel Nacht, aber auch ein bisschen Tag dabei. Ja, ich finde auch nicht alles schlecht. Also Ingram hat natürlich ein hohes Ceiling. Da muss man gucken, ob er es im ersten Jahr schon unter Beweis stellen kann. Ich glaube, dass er die Sixth-Man-Rolle erstmal einnehmen wird. Most Approved sehe ich D'Angelo Russell, beziehungsweise eigentlich alle Rookies. Also sowohl bei Julius Randle, Clarkson, Ingram als auch Russell würde ich eigentlich noch von Rookies sprechen, weil die letzte Saison kann man eigentlich, was die Entwicklung angeht, komplett vergessen, weil es die ganze Zeit nur um diese Narrative Kobe Bryants letzte Saison ging, die Saison schon vorher abgeschenkt worden ist und alles nur darauf eingezahlt hat, Kobe einen schönen Abschied zu bereiten. Das ist jetzt die erste Saison, wo diese vier jungen Spieler bei den Los Angeles Lakers zeigen können, wie gesagt, mit ein paar Veteranen zusammen, dass sie den Verein in eine neue Richtung führen. Und deswegen bin ich gespannt darauf, wie das funktioniert, ob das funktioniert mit allen Bauchschmerzen, die wir gerade genannt haben. Meine Wette an dich bei den Lakers ist, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig rüberbringen. Keiner von den Los Angeles, kein Spieler der Los Angeles Lakers scored mehr, als das Team gesamt Assists produziert pro Spiel. Das heißt, letztes Jahr hatten die Lakers 18 Assists pro Spiel und waren damit, wir haben gerade gesagt, dass die Warriors in Richtung 30 gucken, das letzte Team in der ganzen NBA, was das angeht. Und ich sage, vielleicht klettern sie ja auf 19 oder 20 Assists pro Spiel, das mag sein, aber kein Spieler wird mehr scoren, als dieses Team Assists pro Spiel hat. Also kein Wo kommen denn dann die Punkte her? Naja, fragt man sich ja. Naja, wieso? Es können ja durchaus Clarkson, Randle... Weißt du was, ich nehme es an und ich sag dir, Russell wer und Sport, weil ich komplett auf dem Bandwagon bin, count me in, ich schaufel so viel Kohle da rein, du weißt, ich glaube, du weißt sogar noch gar nichts davon. Es ist erst so in den letzten paar Wochen ist das hochgekommen und ich bin draufgesprungen, bevor er volle Fahrt erreicht hat. D'Angelo Russell wird richtig explodieren. Ja, der spielt eine gute Preseason, aber der ist, glaube ich, der einzige Spieler in der ganzen NBA, der in der Preseason über 34 Minuten averaged. Kein Wunder, dass das nicht so ist. Nein, das stimmt. Das stimmt, aber ich glaube, wie er halt spielt. Ich finde, er ist unglaublich viel ruhiger geworden, nicht so hektisch. Der Midrange-Jumper, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat er jetzt, du wirst jetzt Blasphemie schreien, ich sage nicht, dass er es ist, aber für mich zieht er schon Vergleiche mit einem jungen Kyrie Irving, indem er dann eben ein krasses Midrange-Game hat, einen super butterweichen Jumper, sehr gutes Handling, aber halt eher ein Scoring-Point-Guard ist. Ich finde, dass da durchaus einige Parallelen sind. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viel Spaß machen wird, ihm zuzusehen dieses Jahr. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er ist einer der Kandidaten, das ist nicht meine Wette, für den Most Improved. Ich glaube, dass da echt einiges nach oben zeigen wird. Die Lakers werden noch nicht gut genug sein. Wie du abgehst auf den Jungen. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Schöner Bandwagon-Fahrer bist du. Ja. Ja, dann nimm meine Wette an. Nimm sie an. Ja, nimm ich auch an. Okay. D'Angelo Russell, boom. Es ist quasi die Kombo-Wette. Ich sag, es ist D'Angelo Russell. Dann gib mir mal ein paar Stats für ihn als deine Wette. Vielleicht nehme ich die auch an. Nur Stats ist ja ein bisschen mau jetzt. Aber ich müsste da jetzt ein bisschen rein. Also dann sag mir die Anzahl der Game-Winner. Obwohl die Lakers werden nicht viele Games gewinnen. Aber also ich glaube, wenn's knapp wird im vierten Viertel, kriegt er den Ball, oder? Also ich sag dir jetzt mal, er hat in der Distance 10 bis 15 Feet vom Korb nur 34% gescored letztes Jahr. Ja? Ich sag, das geht über 40% easily. Nehme ich an. Der klassische lange Zweier, wenn du so willst. Knapp drunter. Nehme ich an. Schön. Coole Wette. Deine Prediction. Wie viele Spiele werden auf der Haben-Seite stehen? 24. Ich habe 26. Es ist ähnlich wie, es ist ähnlich wie bei den Phoenix Suns. Es geht ein bisschen nach oben, aber will man dann überhaupt, das ist ja diese Frage, will man dann überhaupt, dass es auf 26 Spiele geht? Die haben nächstes Jahr den Pick nicht, soweit ich weiß. Das wusste ich gar nicht. Den Pick haben sie verloren. Die haben doch gerade den Pick noch bekommen, den sie sonst an Philly hätten abgeben müssen, soweit ich weiß. Ach ja, du hast recht. Das heißt, jetzt haben sie mit Brandon Ingram das letzte Mal erstmal gepickt. Nächstes Jahr, was immer die Lakers machen, der Pick geht an Philly. Okay. Ja, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Gut, dann macht es auch keinen Sinn. Nee, dann macht es auch keinen Sinn, wieder nur 17 Mal zu gewinnen. Da hast du recht. Gut, lass uns nochmal eine kleine Zusammenfassung machen. Über allem drüber stehen die Golden State Warriors. Wir sagen, ein bisschen weniger Spieler als letztes Jahr, aber dennoch Klassenprimus. Die Clippers als ernstzunehmender Kandidat, richtig? Yes. Sacramento, peinlich. Lakers, besser, aber zu schlecht, genau wie Phoenix. Obwohl Sacramento ja eigentlich einen besseren Rekord hat. Sehr fein. Ja, ich bin ja fies, brutal zurückgerudert, was Sacramento betrifft. Ich muss ganz ehrlich sagen, was so die Predictions betrifft, was die hier in der Pacific, bin ich nicht ganz so happy von meiner Performance. Shame on me. Deine Performance, warte. Man muss aber sagen, Phil, es ist jetzt auch schon 12 Uhr nachts und du musst morgen arbeiten, also reicht's jetzt auch. Ist so. Ne? Ich muss bald arbeiten. Scheiße. Ja. So, ich habe noch ein bisschen Sonntag vor mir. Wir hören uns am höchstwahrscheinlich als zuverlässigster Podcast in Deutschland. Hören uns wahrscheinlich am 23. wieder, also nächste Woche beziehungsweise nächsten Sonntag. Für alle, die mit uns Fantasy spielen, dann ist die Zeit des Drafts. Für alle anderen gibt's dann die letzte Preview im Westen und dann 2-3 Tage später fängt auch endlich die Saison 16-17 an. Yes. Habe ich Bock drauf. Keine Preseason mehr. Ja, möchte ich nicht mehr. Das reicht wirklich. Aber darüber können wir sowieso nochmal diskutieren, was das für eine Sinnhaftigkeit hat. Wie auch immer, wir hören uns. From downtown. Alles klar. Reingehauen.